danach, dich in den Armen zu haben. Zärtliche Worte der Liebe sagen dir, sieh mich danach, an deiner Armut mich laben, in deinen Mund wieder küsse ich dir. Sieh mich danach, dich in den Armen zu haben, zärtliche Worte der Liebe sagen dir, sieh mich danach, an deiner Hand mich laben, in deinen Mund wieder küsse ich dir. Vielleicht werd ich weinen in meinen Gedanken, meine Tränen werden Perlen, die tropfen ins Meer. Und das verklungene Echo dieser Wehe klagen bringt in meinen Träumen dich wieder. Yeah. Vielleicht weinst auch du sehr, wenn Erinnerung dann kommt dir. Hältst du mein Bildnis dann voll ungestüm? Und bis an deine Ohren klingt dann diese Melodie hier. Und das Echo meines Schmerzes, weil ich ohne dich bin. Sehn mich danach, dich in den Armen zu haben, zärtlich Worte der Liebe sagen dir. Sehn mich danach, an deiner Armut mich laben, in deinen Mund wieder küsse ich dir. Vielleicht werd ich weinen in meinen Gedanken, meine Tränen werden Perlen, Tropfen ins Meer. Und das verklungene Echo dieser Wehe klagen bringt in meinen Träumen dich wieder hierher. Vielleicht weinst auch du sehr, wenn Erinnerung dann kommt dir. Hältst du mein Bildnis dann voll ungestüm? Und bis an deine Ohren klingt dann diese Melodie hier und das Echo meines Schmerzes, weil ich ohne dich bin.